Что сделали ленивые братья после возвращения из дальних стран? Die sieben Faulen. Die Geschichte spielt im Stefani-Viertel vor langer Zeit, als dieses noch nicht bebaut war. Das Ackerland wurde von armen Bauern bewirtschaftet und von einem dieser Bauern erzählt unsere Geschichte. Der Mann hatte zwar viel Land, aber war bitterarm. Er hatte sieben Söhne, sieben sehr faule Söhne. Das Einzige, was sie taten, waren Schlafen und Essen. So waren sie bald in der ganzen Nachbarschaft als die sieben Faulen bekannt. Eines Tages jedoch wurde ihnen recht langweilig. So zogen sie von Hof zu Hof, boten überall ihre Dienste an. Doch keiner wollte einen faulen Knecht. Und so zogen sie weit hinaus in die Welt. Nach Jahr und Tag kehrten sie zurück und waren völlig verändert. Sie hatten in fernen Ländern viel gelernt und veränderten den väterlichen Hof. Sie zogen Gräben zur Entwässerung, Dämme zum Schutz vor Hochwasser und Dornhecken, um die Tiere fernzuhalten. Die Nachbarn schüttelten die Köpfe und tuschelten, die jungen Männer seien faul wie eh und je. Sie seien zu faul, nachts aufzustehen, um die Tiere selbst zu verscheuchen. Sie pflasterten die Straße, weil sie zu faul seien, ihre Schuhe zu putzen. Sie gruben einen Brunnen, weil sie zu faul seien, Wasser in Eimern heranzuschleppen. Die Brüder errichteten ein Haus neben dem anderen, sodass eine ganze Straße entstand, die sogenannte Faulenstraße. Soweit so gut. Natürlich ist das Ganze nur eine Sage. Der wahre Hintergrund der Bezeichnung Faulenstraße sieht etwas anders aus.